Deutschlandfunk. Das Feature. Das ist natürlich ein grundlegender Fehler, dass wir glauben, in der Schule ist die Musik nicht so interessant, nicht so wichtig, brauchen die Kinder nicht. Die Unterschätzung dieser Kunstgattung in Schulen ist ein großer Fehler. Vielleicht sogar der Kernfehler überhaupt unserer Erziehung. Das ist kolossal wichtig. Ich befürchte, dass mein Sohn Maxim einem grauenhaften Mittel-, ja Untermittelmaß wird preisgegeben sein. Das ist wahrscheinlich ein einzigartiger Fall, dass ein Komponist 14 Jahre lang in eine Schule geht und dort regelmäßig, also nicht mal vorbeischaut und mal der Lehrerin über die Schulter sieht, sondern regelmäßig, kontinuierlich mit den Kindern Musik macht. Ich muss den Lehrer rühmen, der Zeugner Schule, Fritz Baronik, der einfach in mein Haus kam und sagte, der sagen Sie mal zu, Ihr Sohn kommt doch jetzt in meine Klasse und ich bin da mit der Musik ein bisschen in Verlegenheit. Ich habe nur eine kleine Mandoline und da kann ich so mühselig so ein bisschen drauf klimpern, sagt er. Und sie kam doch, was wir, sie können doch ein bisschen Musik. Ich sage, ja, ein bisschen kann ich jetzt. Rummelplatz. Paul Dessau als Musiklehrer. Ein Feature von Ed Stuhler. Also C ist hier. Jetzt sehen wir C, D, E, F, G. Hat wie viele Vorzeichen G? Wie? Ein Kreuz. Ich bin Maxim Dessau, der jüngere der beiden Söhne von Paul Dessau. Er hat sich dezidiert nicht als Lehrer verstanden. Er hat sich als Freund der Schüler und der Schule verstanden und hat es auch nicht als Unterricht als solchen verstanden, sondern eben als einerseits Theorie, aber dann auch sehr praktisch musizieren. Und das heißt, er hat den Unterrichtsstoff, der regulär in der Schule gemacht worden wäre, natürlich nicht gemacht. Er hat seine eigene Methode angewendet, die Kinder an Musik und an Musizieren heranzuführen. Mein Name ist Karin Steffen. Ich bin Chorsängerin in der Deutschen Staatsoper. Bin in Zeuthen zur Schule gegangen mit Maxim Dessau zusammen und Paul Dessau hat bei uns Musikunterricht gegeben. So Paul Zeit hatte, kam der also jede Woche ganz wie ein Lehrer regelmäßig zu unserem Musikunterricht irgendwann. Hatte natürlich auch ein bisschen später dann, also ich bin dann in der 8. Klasse ja weggegangen zur EOS damals, ein bisschen das Problem, dass der eigentliche Musikunterrichtsstoff nicht so bekannt war in unserer Klasse, aber dafür kannten wir den Quintenzirkel. Jetzt sind wir weiter zum nächsten Punkt. G. A, A, C, D. D hat wie viel? Zwei. Zwei. Eins, dann B. Was soll ein Musiker, der es ernst mit der Sache meint, der vom Quintenzirkel spricht? Das ist doch Mathematik, das ist doch Pythagoras. Meine Kinder wissen das. Die wissen auch, was in der politanische Sechs ist und wo sie herkommt. Es kommt auf die Moll. Und zwar aus dem Moll der Unterdominante. 1, 2, 3, 4, 5 ist die Oberdominante und 1, 2, 3, ist die Unterdominante. Ist das klar? Das ist so ein wie angeheirateter Onkel ist das, so was Ähnliches, nicht wahr? Das ist eine komische Familie. Keiner weiß, warum er mit dem verwandt ist. Also das ist eine Verwandtschaft. Das ist also die Unterdominante von der. Das ist ein C-Moll, das ist die vierte Stufe von C. Da gibt es ein Des. Das ist die sechste Stufe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und diese sechste Stufe heißt neapolitanische Sext. Also wahrscheinlich in Neapel ehren ein besoffener Schuster Wunder, die Menschheit zu verwirren und zu ärgern mit noch mehr Akkorden als da waren. Und plötzlich ist ihm eingefallen, beim Singen vielleicht sogar. Und meine Kinder wissen das. Sie vergessen es wieder, natürlich. Aber immer wieder sage ich ihnen, das ist die und so und so und so Stufe. Die Musik ist in Stufen eingeteilt. Und die Kleinen von 5 Jahren lachen sich tot. Denen habe ich gesagt, pass mal auf. Die Tonleiter ist wie eine Treppleiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gehst du rauf, stehst du oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gehst du runter, bist du unten. Ah, einige Lächter haben die gemacht. Ich glaube, er wollte die Kinder nicht so oberflächlich an Musik ranführen. Was man so im Musikunterricht normalerweise lernt, ist so, ja, Lieder singen und ein bisschen was über einen Freischütz wissen und sowas. Aber er wollte tiefgründiger. Also wir haben auch wirklich die Basis der Musik durch ihn vermittelt bekommen. Vielleicht nicht immer wirklich verstanden, weil es einfach ein bisschen zu schwer für uns war als kleinere Schüler. Aber es war ihm schon wichtig, die Musik tiefer zu erklären. Und ich denke auch, es hat ihm Spaß gemacht. Aber es ist auch das Bewusstsein, ihnen etwas Gutes beizubringen, was ihnen im Leben und im weiteren, nicht wahr, in ihrer weiteren Entwicklung über die Schule hin helfen wird, Musik, also überhaupt Kunst aufzufassen. Das glaube ich schon, dass das sehr wichtig ist. Und das hat sich auch als ganz wichtig gezeigt. Paul-Heinz Dittrich, mein Nachbar in Zeuthen, ist auch Komponist, viel jünger als ich. Wir tauschen unsere Partituren aus und nennen das Zeuthener Produktionsgespräche. Ich habe versucht, ihn zu überreden, ebenfalls in eine Schule zu gehen. Er war davon besessen, dass er die Kinder zu musikalischen Menschen erziehen könnte. Und da ist er in die Schule gekommen und hat gesagt, so, das und das mache ich heute. Und da hat man ihm gesagt von der Schulleitung, es gibt einen Lehrplan. Und er natürlich hat darauf geantwortet, der interessiert mich nicht. Ich weiß, was ich zu machen habe. Und niemand hat gewagt, denn deshalb sagt, ich will natürlich auch Lehrplan unterrichten. Ich heiße Barbara Mieker und hieß früher, als ich an der Paul-Dessau Schule anfing, 1960, Fräulein Menne. Und habe dort Musik unterrichtet an der Schule, 40 Jahre. Unter anderem auch in meiner Parallelklasse, wo Herr Dessau zuerst gewesen ist. Er war ja nicht mehr der Jüngste. Und wenn er kam, dann hatte schon immer im Haus geklingelt. Die Stunde hatte schon bei allen angefangen. Es war also still im Haus, aber er war noch nicht da. Und wir haben gewartet. Und dann kam er, war er ein großer, großer, schlanker, grauhaariger Mann. Dann sprang er 3-4 Stufen rauf, die Treppen, als ob er es eilig hätte. Als er anfing, war er 67 Jahre alt. Als er aufhörte, nach 14 Jahren, war er dann also 81. Er ist also wahrscheinlich der älteste Lehrer, den es je gegeben hat in der DDR. Dann kam er an, guten Tag Frau Mieker, guten Tag Kinder, und kam rein, Tür zu. Frau Mieker, was machen wir heute? Ich sage, na, wir singen erstmal ein Lied. Und dann haben wir ein Lied gesungen und an dem Lied hat er gleich rumkritisiert. Dann hat er irgendwie was gesagt, was war besser und so und rhythmisch und so. Und dann ging er sofort zu seinen Übungen über, malte dann an die Tafel, großzügig da Notenbilder. Und ich muss sagen, mir ist ganz schlecht geworden. Ich habe ja meinen Kindern vorher immer gesagt, guckt Herrn Dessau an, passt auf und tut nicht so, als ob er keine Ahnung habt. Ach nein. Pass auf, wir teilen das ein. Wir schlagen die 1. Ihr die 2 in die 3. Hauptsache ist es, eine Vielseitigkeit im Rhythmischen zu erarbeiten, da das bei uns arg vernachlässigt ist und dieser Mangel sich bis in die Orchester auswirkt. Ich bin bei den Zeuthener Kindern nie auf unüberwindliche Hindernisse gestoßen. Wir haben auch ganz viel Rhythmusübungen gemacht mit Klanghölzern, mit Tambourin und so. Und das war manchmal schon so ein bisschen grenzwertig. Da waren die Anforderungen vielleicht für diese kleinen Kinder doch manchmal ganz schön hoch. Und dann hatte ich immer Angst, dass er die Kinder überschätzt, dass er nicht so richtig mitkriegt, dass es eigentlich ja eine ganz normale Grundschule ist und keine Musikschule, wo Kinder schon von klein auf so erzogen werden. Ja? Da hatten wir Elternversammlung und da waren viele Eltern, die der Meinung waren, die Kinder sind noch zu klein. Da hat er sich dann gemeldet, hat er gesagt, das ist nicht richtig, was Sie sagen. Kinder, die von früh an intensiv mit der Musik zusammengeführt werden, die entwickeln sich in ihrer ganzen Art anders als Kinder, die mit Musik nicht gleich in Berührung kommen. Aber irgendwie haben wir es trotzdem immer geschafft. Er hatte da auch Geduld. Er war also nie irgendwie ungeduldig. Das kann man nicht sagen. Er hatte da Geduld und hat dann stoisch, bis alle es konnten, mit uns geübt. Ich habe hier da auch einen Brief. Also er ist ja auch unterwegs gewesen, manchmal an diesem Sonnabend. Und da hat er mir von Rumänien, war ich natürlich ganz stolz, hat er mir einen Brief geschrieben und hat eben geschrieben, liebe Kollegin Mika, ich bin in Rumänien, ich kann jetzt nicht kommen. Ich habe etwas an Noten vorbereitet. Bitte üben Sie das mit den Kindern. Rhythmisch mit unseren Schlaginstrumenten, respektive mit Klopfen üben und so weiter. Ich wünsche Ihnen und den Kleinen erfolgreiche Arbeit und bitte Sie, alle von mir zu grüßen. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Paul Dessau. Und da mussten die Kinder manchmal das Notenbild, die rhythmischen Übungen abschreiben. Wenn er angefangen hat nachzugucken, ist er schon bei den ersten drei Schülern, ist er sitzen geblieben, hat korrigiert und so und so und so, sodass er nach hinten, wo die klugen Schüler, da ist er gar nicht hingekommen. Dadurch, dass die Kinder angehalten werden, sich produktiv mit der Musik zu beschäftigen, wird ihr Genuss beim Anhören von Musik gesteigert sein und ihre Freizeitgestaltung eine neue Qualität erreichen. Denken ist die erste Bürgerpflicht, auch in der Musik. Und kritisches Denken ist noch besser. Ein ganz schönes Erlebnis war immer, wenn wir samstags letzte Stunde Musikunterricht hatten und Paul mit uns mit der Arbeit fertig war und aus seiner Mappe eine Schallplatte rausholte. Und die war dann manchmal auch von den Beatles. Und das war natürlich toll für die Klasse, diese Musik hören zu können und vielleicht auch ein bisschen erklärt zu kriegen durch ihn. Also das waren immer die schönsten 10 Minuten der vergangenen Schulstunde. Ich weiß nicht, ob die Beat kennen. Es gibt ja Sonne- und Sonne-Beats, nicht wahr? Es gibt ja auch schlechte Beats, nicht? Ich kenne von meinem Sohn nur gute. Diese ersten Sachen, die da Mitte der 60er Jahre entstanden sind, fand er sogar Volksmusik. Das ist eigentlich Volksmusik. Auf eine andere Weise. Mein Name ist Uwe Tegeler und ich bin von 1961 bis 1971 zur Schule gegangen und wir hatten einige Jahre im Musikunterricht bei Paul Dessau. Er war nicht der strenge Typ, der jetzt reinkam und sagt, so, jetzt müssen wir den Stoff durchpeitschen. Nein, er hat das ganz locker gemacht. Und wenn das eben nicht in der ersten Stunde oder in der zweiten Stunde alles so geklappt hat, wie er das eigentlich haben wollte, dann hat er eben das nächste Mal weitergemacht. Lehrplan hat ihn nicht interessiert. Wenn er also Noten angeschrieben hatte und es hat zu lange gedauert, dann wurde es doch ein bisschen unruhig im Saal, also im Klassenraum. Ne? Dann hat er sich umgedreht und hat mit dem bestaubten Lappen rumgewinkt und hat gesagt, die Kinder sollen still sein und hat uns alle eingenebelt da vorne. Ja. Das hat er jedes Mal gemacht und keiner ist an der Staublunge gestorben. Wir haben es alle ausgehalten und wir leben alle heute noch. Zum Schluss der Stunde hat er dann immer die Kinder gefragt, soll ich euch was vorspielen? Ja, haben sie natürlich alle gebrüllt. Und da hat er gesagt, was? Und da haben die Kinder immer das Gleiche gesagt. Knecht Ruprecht von Robert Schumann. Und dann hat er jedes Mal den Knecht Ruprecht gespielt von Robert Schumann. Und dann haben sie sich gefreut, sind nach vorn gekommen, haben sich ums Klavier gestellt und haben geguckt, wie er da so gespielt hat. Wenn er gerade etwas Neues wieder gemacht hatte, war er noch nicht ganz fertig. Und hat er gefragt, ob er das vorspielen kann. Die Kinder haben immer ja gesagt. Und dann hat er ihnen das vorgespielt. Und dann hat er zum Teil auch dazu gesungen. Er hatte eine richtige, wie man sagt, eine Arbeiterstimme. Oder also richtig solche Stimme, die so aufrüttelt. Martin, ich hab dich im Geheimen studiert und mir ein Bild von deinem Charakter gemacht. ich auf den Balkon geladen bin, wie ein Lehrer und liebe Gäste weggejagt hab in meiner Verblendung. Er hat manchmal so einige Sachen auch von sich selbst vorgestellt, aber hat sich sehr in der Arbeit eher auf uns konzentriert und hat eben dann die Komposition mit uns zusammen gemacht und vor allen Dingen das Singespiel Rummelplatz. Wir haben im vorigen Jahr ein kleines Singspiel hergestellt mit der Mitarbeit des Klassenlehrers und meiner Frau, das an verschiedenen Plätzen hier bereits aufgeführt wurde und auch im Berliner Ensemble einer Kinderaufführung. Und das macht nicht nur Freude, sondern ist auch gleichzeitig ein kleines Lehrstück geworden. Das kleine Singspiel Rummelplatz soll die Kinder durch heiteres Spiel an den Ernst der Musik und ihre Begleitkünste wie Tanz, Pantomime, Lyrik und Posa heranführen. Die Schlaginstrumente in der Partitur können nach Vorhandensein ausgewechselt, verringert oder ergänzt werden. Beim Studium wechsle man die singenden und musizierenden Kinder aus, sodass jedes Kind alles mitlernen und mitspielen kann. Zeuthen 1965. Guten Morgen. Morgen. Jetzt singen wir das Karussell mit der ganzen Geschichte, mit dem Dialog, mit dem Walzer und mit den allen dazu. Herr Dessau saß am Klavier, hat gespiegelt und seine Frau kroch mit der ganzen Klasse auf der Erde und hat sozusagen die Bewegung gemacht. Dann haben sie die Bühne gebaut, aber richtig wie der Rummelplatz ist. Der Herr Baronik, da er nun ein älterer Kollege war, kannte im Ort alle und er wusste genau, das ist ein Maler, der ist Handwerker und der ist das. Der hat seine ganzen Eltern eingespannt und da haben die das alles gezimmert. Richtige Geräte, Karussell und so und so und so. Und es waren auch in der Klasse alle Kinder eingespannt, ja. Und wir saßen da Mund auf und haben gestaunt, was diese Familie Dessau, er und seine Frau Ruth Berghaus, was die aus diesen Kindern rausgeholt haben. Das hat jeder mitgebracht. Auch hier, der nicht singen konnte, hatte dann ein Solo. Das hat er eben ganz alleine dann irgendwie seine Töne da in die Luft trompetet und so etwas alles. Während ihr in Bitterfeld sitzt und beratet, wie man wohl die Kunsterzeugnisse an den Mann bringen könnte, mache ich die Partitur meines kleinen Singspiels Rummelplatz und denke für die Kinder, die einmal im Kommunismus leben und leiten werden, nicht nur an die Veränderung der Zeiten, sondern auch die des Takts. So hoffe ich, ihnen und euch zu nützen. Mit Vergnügen fahren wir in dem großen Karussell. Wir haben 7 gemacht, was oft von den Erwachsenen Musikern Schwierigkeiten machen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, du weißt, was ich meine, Jochen. Ne? Das haben die Kinder, ich habe ihnen nicht gesagt, passt mal auf, getroffen, 7 Natter. Da hätte ich sie wahrscheinlich verwirrt. Dazu waren sie zu klein. Das kann ich Ihnen unter Umständen sagen. Sie haben es ganz von selber, ohne Schwierigkeiten gemacht. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Verstehen Sie, was ich meine? Und das ist doch mit Vergnügen fahren wir in dem großen Karussell. Diese Rummelplatz-Geschichte hat so viel Spaß gemacht, auch zum Teil zusammen erarbeitet und dann auch bis zur Aufführung gebracht. Und super toll war, dass wir zum Beispiel damit auch damals im BE waren und das auf dieser großen Bühne dort machen durften. Es wurden alle Schüler mit eingebunden, es haben auch alle mitgemacht. Da kann ich mich noch an den einen Schüler erinnern, wie er heißt, das weiß ich nicht mehr, war so ein kleiner Dicker. Der war eigentlich ein bisschen sehr schüchtern, weil er so dick war. Und da weiß ich noch, dass dieser Junge, dieser kleine, dicke, niedliche, der konnte gar nicht singen. Der konnte nur so tief, das gibt es wenig, aber es gibt Kinder, die können wirklich nicht singen. Und das konnte er nicht. Aber auch für ihn hat er etwas gefunden. Ne? Der sollte dann Akkordeon spielen und hat dann gesagt, ich bin ja ein Akkordeonspieler. Und dann fing er an, so 3, 4, 5 Töne laut rauszuschreien. Aber das war sein Einsatz. Und so hat er alle Kinder irgendwie dort eingebaut in dieses Spiel. Es war sagenhaft. Also ich weiß nicht mehr, welches Instrument ich damals gespielt habe. Ob es jetzt die Triangel war oder die Hölzer. Jeder hatte ein Instrument. Und der Wolfgang Resener und ich, wir durften dann also dort alleine singen. Wolfgang, der war Karussellbesitzer, den dann immer alle gebeten haben, ach bitte, hör doch noch nicht auf und lass uns doch noch eine Runde fahren. Lieber Karussellbesitzer, bist bestimmt ein Kavalier. Schenk uns eine Extra-Runde, Extra-Runde. Sing mit auf ein Liedchen. Dies Angebot erfreut mich sehr. Drum kommt nur alle her zu mir. Singt bitte euer Liedchen fein. Dann steigt zur Freifahrt fröhlich ein. Okay, okay. Weil er so begeistert war von den beiden, auch stimmlich begeistert war, hat er sie dann in den Opernchor geholt und haben dann auch bei einer Opernaufführung im Chor gesungen. Und das war ein großer Erfolg, jetzt da man die Ehre, denn im Opernchor zu singen. Die Karin hat ja diese musikalische Richtung auch eingeschlagen. Wir haben damals den Lucullus mitmachen dürfen und dann ein bisschen später habe ich noch mal ein bisschen was im Lancelot gemacht. Ich hatte das letzte Wort in diesem Stück und das weiß ich auch noch sogar, das hieß »Der Rest ist Freude«. In der 3., 4. Klasse habe ich dann den Kindern Spaniens Himmel beigebracht, weil er das ja komponiert hat, ne, und wollte ihm eine Freude machen. Und haben die Kinder dann, haben wir dann Spaniens Himmel gesungen. Wir sind ja über die erste Strophe nicht hinausgekommen, weil er uns gleich wieder unterbrochen hat. Und das war irgendwelche Rhythmen oder irgendwas war da nicht richtig. Die Thälmann-Kolonne entstand während des Spanischen Bürgerkrieges im Jahr 1936. Ich war in Paris in der Emigration. Ich schrieb damals ein anderes Lied, zu dem ich mir selber den Text machte, Nur Passaran, was zu Deutsch heißt, sie werden nicht durchkommen. Meine Frau hörte meine Arbeit zu und war offensichtlich nicht sehr beeindruckt von Text und Musik, die ich da zusammenzimmerte gerade, und schrieb in ihr Kochbuch die Texte zur Thälmann-Kolonne. Als ich dann mit meinem Lied fertig war, das ja auch ihr Recht gab, indem es tatsächlich zu keinem Erfolg wurde, schrieb ich dann noch so nebenbei, ihr zuliebe, die Musik zur Thälmann-Kolonne. Und das wurde eben das Lied, das damals durch Ernst Busch, den internationalen Brigaden, zukam und dort in den Schützengräben von den Kämpfern gesungen wurde. Rührt die Trommel, fällt die Bajonette, vorwärts marsch! Der Sieg ist unser Lohn. Mit der Freiheitsfahne brecht die Kette. Auf zum Kampf, das Thälmann-Bataillon. Die Heimat ist weit, doch wir sind bereit. Wir kämpfen und sterben für dich. Frei. Mein Name ist Daniela Reinhold, ich bin Musikwissenschaftlerin und seit 1992 an der Akademie der Künste beschäftigt und betreue neben einigen anderen Archiven auch dort das Paul-Dessau-Archiv. Dessau emigriert sofort 1933 nach Paris, später dann in die USA. In dieser Zeit findet ein großer Wandel statt. Auf der einen Seite besinnt er sich auf sein jüdisches Erbe. Zum zweiten kommt er mit der Zwölftontechnik Arnold Schönbergs in Berührung, die sein weiteres Komponieren prägen wird. Und er kommt dann in den USA mit Bertolt Brecht in Berührung und wird zu dem dritten großen Brecht-Komponisten nach Kurt Weill und Hanns Eisler. Und wir trafen uns. Und ich spielte ihm gleich sofort diesen Song aus der Heiligen Johanna der Schlachthöfe vor. Obacht, gebt Obacht, dort ist ein Mann, der versinkt. Dort ist ein Geschrei um Hilfe, dort ist eine Frau, die winkt. Der gefiel ihm sehr und ich hatte auch eine Sängerin und machten ein paar Proben zusammen und die Sängerin wurde krank und ich sang selber, nicht? Das ist ja der Clou der Geschichte. Er sagte zu mir, nun singen Sie mal selber, die singen viel besser als die Sängerin. Also ich sang es selber und hatte einen sehr guten Erfolg. Dank einiger Whiskys, die ich zu mir nahm, um mir Mut zu machen. Nicht? Und da begann eine ständige Zusammenarbeit, die nicht abriss, dauernd. Dort machte ich die Courage-Musik, dort machte ich die Musik zum guten Menschen von Szechuan, dort schrieben wir das deutsche Miserere, dort entstanden verschiedene Gedichte. Dort sangen die Helli schon ihre Courage-Musik, dort übten wir mit der recht unmusikalischen Helli, aber da kannten sie ihre Lieder schon, als sie nach Berlin kam. Der Abschnitt, auf den sein Leben gerne reduziert wird, ist der dann nach seiner Remigration nach Deutschland 1948, wo er sich für die DDR entscheidet und dort als widersprüchliche Figur auf der einen Seite fast als Staatskomponist fungiert und auf der anderen Seite quasi der unbequeme Querständige ist, der auch Menschen fördert, die nicht mit dem Staat konform gehen und der auch selber in verschiedener Form immer wieder auch zwischen die Mühlen gerät. Einer der zentralen Konflikte ist der um die Oper Die Verurteilung des Lucullus, die ja ursprünglich Das Verhör des Lucullus hieß und die 1951 zu einer zentralen Zielscheibe der Formalismusdebatte wurde, diese unmittelbaren politischen Auseinandersetzungen, gerade auch um die Tonsprache. Da ist Dessau also sehr, sehr stark ins Schussfeld geraten. Brecht und Dessau mussten dann auch Teile, die man ihnen aufnötigte, ändern. Den Lucullus wollte man nicht. Und so wurde ich also als Formalist bezeichnet. Aber es war, wenn ich so ausdrücken soll, es war eine Jugendsünde der Republik. Hört! Der große Lucullus ist gestorben! Der Feldherr, der den Osten erobert hat! Der sieben Könige gestürzt hat! Unsere Stadt Rom mit Reichtümern gefüllt hat. Er hat ja dann in der DDR insgesamt 5 Opern geschrieben, angeregt eben auch gerade dadurch, dass seine Frau ja die Regisseurin Ruth Berghaus war und durch ihre künstlerische Sprache hat er sich wirklich motiviert gefühlt, sich diesem Genre zuzuwenden, dass er bis dahin, und man darf nicht vergessen, dass das auch ja schon 54 war, als er in die DDR kam, mit dem er sich bis dahin noch gar nicht beschäftigt hatte. Und das sind eben die Opern Puntila, Lancelot, Einstein, ein bisschen rausfällt dann die letzte Oper Lyons und Lena, die zwar auch repräsentativ an der Staatsoper uraufgeführt wurde, aber eben schon nach dem Tode und eigentlich nicht mehr so ganz wohl gelitten war, weil sie schon auch aus einem anderen, sehr resignativen Geist entstanden ist. Bach kann ich Ihnen nachweisen, dass da oft Ketten von Dissonanzen aneinandergereiht sind. Aber wenn ich die Kunst der Fuge nehme, ja, dann würden Sie wahrscheinlich den Saal verlassen oder sie würden sich so benehmen, wie mal eine Schreiberin in der Berliner Abendzeitung sich ausgedrückt hat. Die hat geschrieben, wenn Dessau im ersten Teil eines Programms gespielt wird, komme ich erst nach der Pause. Ich glaube, dass die Dame einen ganz großen Fehler mit ihrer Bildung macht. Denn meine Musik ist ja mit anderen Musiken verbunden, mit den Musiken meiner DDR-Kollegen sehr. Und wenn sie sich durch meine oft harten Klänge, die ich in einer meiner Ansicht nach nicht weichen Zeit zum Ausdruck bringe, dann sollte sie möglichst oft vor der Pause kommen, damit sie vielleicht lernt, dass diese Dinge eine gewisse Notwendigkeit und auch einen Sinn haben. Deshalb wollte ja immer seine politische, aber vor allen Dingen auch seine kompositorische Haltung anderen Menschen vermitteln, verbreiten. Und insofern hat er sich natürlich sehr für junge Menschen interessiert, natürlich auch und vorrangig auch für jüngere Komponisten. Und da Dessau ja seit der Begegnung mit der Zwölftontechnik, die er in Paris durch René Leibowitz kennengelernt hatte, und dann später ja in Los Angeles hatte er ja auch direkten Kontakt zu Arnold Schönberg, waren natürlich alle die, die sich wirklich einer Avantgarde, einer Musiksprache der Moderne verpflichtet fühlten, für ihn ein wichtiger Bezugspunkt. Und da das aber zu DDR-Zeiten sehr stark in der Kritik stand, vor allen Dingen eben noch in den 60er und 70er Jahren, hat er gerade eben sich diesen Komponisten, also stellvertretend, kann man da eben halt so die fünf nennen, die heute als prägende Gestalten überdauert haben. Friedrich Goldmann, Paul-Heinz Dittrich, Friedrich Schenker, Rainer Bredemeyer, Georg Katzer, sich also gerade für die eben auch sehr stark eingesetzt. Aber auch die jungen Komponisten einfach bei ganz praktischen Dingen, in Konflikten mit dem Kulturministerium, in Konflikten mit dem Komponistenverband unterstützt, sich schützend vor sie gestellt, wenn irgendwelche Kampagnen gegen einzelne Werke liefen und dergleichen mehr. Ich schrieb ein Stück und das wurde auch aufgeführt im Apollo-Saal der Staatsoper. Und wie das so war, ich habe mich an keine Vorgaben, die man von Seiten der Obrigkeit bekam, gehalten. Das Stück wurde am Abend gespielt. Zwei, drei Tage später setzte die Kritik ein, ja, Neue Deutschland, ein glatter Verriss. Aber so enorm und so bösartig. Und der Hans-Jürgen Schäfer war damals Musikredakteur. Der schrieb dann, das gehört also nicht in unsere sozialistische Welt. Das ist der Westwind, der herüberweht. Und also das muss unterbleiben. Sie gehört nicht in unsere sozialistische Welt. Das ist der Westwind, der herüberweht. Eine Kammermusik für Bläser und Klavier des Berliners Paul-Heinz Dittrich, die offensichtlich zu keinem anderen Zweck geschaffen wurde, als dazu tun, dass der Schöpfer sich im Arsenal neuerer spätbürgerlicher Macharten auskennt. Sieht man von den unqualifizierten Akklamationen einiger durch Sachkenntnis offenbar noch wenig ausgezeichneter junger Leute für Paul-Heinz Dittrichs modernistische Kammermusik ab. Ein so starker Verriss, dass ich dachte, also hier wirst du nicht mehr froh, jetzt deines Lebens, in der DDR. Zeuthen, Mark, 5. März 1971. An den Kritiker des ND, Genossen Hans-Jürgen Schäfer. Zu den an den unqualifizierten Akklamationen beteiligten jungen Leuten gehörte auch ich, der im Gegensatz zu Ihnen wohl von bedeutender Sachkenntnis reden darf. Ich weiß, dass Sie denken, die Linie unserer Parteigenossen zu vertreten. Sie irren sich aber. Diese Linie ist dehnbar, flexibel und entwicklungsfähig. Sonst wäre sie keine marxistische. Und außerdem braucht man zur genauen Deutung jeder Aufzeigung etwas Talent und Fantasie. Beides spreche ich Ihnen ab. Mit kommunistischem Gruß, Paul Dessau. Er hat ständig Leuten aus der Patsche geholfen. Und er hätte dabei auch sich selber aus der Patsche helfen müssen. Denn er war ja auch mit in der Patsche. Heiner Müller hatte zu der Zeit, wo er das Libretto für Dessau Lancelot geschrieben hat, Aufführungsverbot im DDR-Theater. Also er hat ihn quasi durch die Hintertür dann auch wieder auf die Bühne gebracht. Er suchte natürlich händeringend immer nach jemandem, der ihm die Texte machen könnte für die Opern. Jetzt nehme ich einen Text des Russen Jewgeni Schwarz, und zwar nehme ich den Drachen. Der Drachen ist ein ungeheuer musikvolles Stück. Und ich habe das große Glück, einen der größten Dramatiker nach Brecht bei uns dafür interessiert zu haben, Heiner Müller. Heiner Müller ist hier kein unbekannter Name. Heiner Müller ist der Dichter des Philoktet, eines ungewöhnlichen, großartigen Stückes, viele andere Dinge. Und wir sind schon dabei und es gibt schon ein paar Szenen von ganz großartiger, poetischer Poesie und Musikalität. In seinem Haus in Zeuthen war ein durchaus auch argwünsch beäugter Treffpunkt zwischen Komponisten aus dem Westen, eben wie Nono oder Henze oder auch Blacher, und eben Komponisten, Autoren, Wissenschaftlern aus der DDR, die eben da sich über all die Dinge austauschten, die sie eben auch künstlerisch und politisch interessierten. Und so war Hans Werner Henze sehr oft hier, Luigi Nono, René Leibowitz aus Paris und verschiedene andere Dirigenten, die mit Dessau engstens befreundet waren. Und es waren nicht nur Komponisten, die eingeladen waren, wie Heiner Müller, den ich da kennenlernte, Volker Braun. Und so kamen Gespräche zustande. Das war eine freie Diskussion. Also über Politik natürlich, aber hier ist quasi keine, wie soll man sagen, hier sind keine Umsturzpläne geschmiedet worden. Es war ein offenes Haus. Die Leute kamen, wie sie Lust hatten, wie das eben so ist. Denn dann kriegten sie was zu essen. Viele mussten sehen, wovon sie leben. Junge, ganz junge Komponisten, Friedrich Goldmann, Rainer Bredemeyer, mussten sehen, wie sie über die Runden kommen. Die aßen dann hier ganz kräftig, konnten hier übernachten. Und die müssen ja wohl das Gefühl gehabt haben, dass sie hier gut aufgehoben sind mit all ihren Problemen und Sorgen, die sie sonst woanders nicht loswerden. Im Grunde war die DDR für sein Denken und für seine ganze Haltung ein viel zu kleiner Ort. Er sah halt nur keinen anderen. Deshalb war in seinem ganzen Denken und Fühlen schon ein Weltbürger, natürlich auch durch die Biografie geprägt. Er war mit vielem auch durchaus noch den amerikanischen Zeiten verbunden, also bis in die Bleistifte, die auf deinem Arbeitstisch lagen. Also das muss man einfach so feststellen, dass die DDR der Ort war, den er gewählt hatte, weil er keinen anderen sah, die eben nicht faschistisch war. Und man darf ja auch nicht vergessen, also seine Mutter ist eben in Theresienstadt umgekommen. Er hat das erst nach dem Kriege dann konkret erfahren. Viele Mitglieder seiner weiteren Familie sind auch ermordet worden. Das hat ihn natürlich extrem geprägt und eben auch zu dieser Entscheidung für die DDR mitbewogen. Und je mehr er sah, dass sich das Land halt nicht in die Richtung entwickelte, die ihm vorgeschwebt hat, umso mehr war er in einem Zwiespalt. Auf der einen Seite gefürchteter Rebell und auf der anderen Seite ja doch auch eine Art Aushängeschild. Hatte in den späten 20er Jahren Kontakt zur Arbeiter-Sänger-Bewegung und die hatte ja auch einen Kinderchorzweig und da hat er also mehrere Kinderlehrstücke geschrieben, die dann auch mehrfach aufgeführt wurden. Also das war so seine erste Berührung mit Musik für Kinder. September 1932. Walter Hähnel, der Leiter des Kinderchores, meinte, es wäre doch schön, wenn man den Kindern mal Gelegenheit gäbe, in frischer Luft ihre Singstunden abzuhalten. Denn es gibt unzählige Kinder in Berlin, die gar nicht mehr wissen, wie ein Garten aussieht. Erstaunlich, wie schnell die Kinder den ersten Chor lernten. Übrigens erzählen mir viele Lehrer, dass die Kinder alles spielend leicht erfassten. Intervallsprünge, gleichzeitiges Singen von E und S bereitete ihnen keinerlei Schwierigkeiten. Er war zeitlebens also davon besessen und überzeugt, dass die junge Generation gefördert werden muss, in dem Sinne, dass sie ganz frei im Sinne einer freien Pädagogik erzogen werden und nicht sagen, jetzt musst du die C-Dur-Tonleiter lernen oder jetzt musst du dies und das machen. Aber das sind die intelligentesten Menschen, die wir haben. Das war seine Devise und die Kinder natürlich von den Arbeitern. Das ist wieder dasselbe, ja. Und deshalb unterrichte ich sie und tue mein Schärflein beitragen dafür, dass eine gute Generation nachwächst, zumindest hier in Zeuthen. Es war einmal ein Hund, der hatte einen zu kleinen Hund. Da konnte er nicht viel fressen, das ist ja klar, ne? Da konnte er nicht viel fressen, da freute sein Herr sich dessen. Er sagte, dieser Hund ist ein guter Hund. Wir haben noch nicht weiter komponiert, wir wollen mal weiter komponieren jetzt. Und mal sehen, wie wir das machen. Also. Ich glaube ja, so naiv zu sein, dass, indem ich in Zeuthen arbeite, in der Schule, junge Menschen zum Hören zu erziehen. Sie müssen selber schon einige Melodien selbst erfinden, nicht wahr? Und damit erkennen sie auch gleichzeitig schon die Schwierigkeit dieses Erfindens und bekommen eine kritische Haltung gegenüber ihrer eigenen kleinen Melodien und die wir ihnen vorspielen. Es war einmal, hast du so komponiert, ja? Ja, aber da habe ich einen Punkt gemacht und das andere Bild habe ich auch, da habe ich 6/8 gemacht. Also 3/4 hast du geschrieben. Es war einmal ein Hund. Also kannst du da vorne hinschreiben? 3/4. Ich finde es nicht so schön und ich schreibe es auch auf. Ich schreibe selbst manchmal Sachen auf, die nicht sehr schön sind. Und dann ändere ich sie. Das soll man auch jetzt tun, das soll es Sinn. Also es wäre so. Die Vertonung der Tierverse, das ist bei uns in der Klasse passiert. Und ich glaube, dass das erste war, ich war einmal ein Hund. Hat denn jemand aufgerufen, so wie die Karin, die hatte nicht vorgesungen. Es war einmal ein Hund. Gut, wollen wir aufschreiben. Ungefähr das Gegenteil. Vertonart. Kann G-Dur sein. War einmal ein Hund. Das ist schon etwas bedächtiger, etwas nachdenklicher. Paul hat die Texte mitgebracht und dann haben wir uns also erstmal die Texte angeguckt und überlegt und einzelne Schüler haben sich dann gemeldet und haben einfach eine Melodie vorgesungen. Paul hat die an die Tafel geschrieben und ja, am Ende der Stunde haben wir dann gemeinsam das Beste rausgesucht und so wurde es dann von ihm manchmal noch ein bisschen bearbeitet natürlich. Er war ja der Könner und so entstanden diese Tierlieder damals. Hat noch jemand eine Idee, außer Hans-Jürgen? Kann einer von euch mir vorsehen, was mir das Liebste wäre? Na? Bettina. Es war einmal ein Hund. Na siehst du, es war einmal ein Hund. Das Wichtigste bleibt das Erfinden, dass die Kinder angehalten werden, alles selbst zu machen und gleich aufzuschreiben. Das fördert nicht nur die musikalische Entwicklung, sondern bildet gleichsam den gesamtmusischen Komplex wie Malerei, bildende Kunst etc. Ich denke, dass dieser Musikunterricht ihm auch so wichtig war, weil natürlich diese Beschäftigung mit der Musik ja so irgendwie allumfassend ist. Also sie beschäftigen sich ja nicht nur mit Musik, sondern in der Musik hören sie Farben, Gefühle werden ausgedrückt, man beschäftigt sich mit Texten, also man hat ja ein großes, breites Spektrum mit der Musik. Ich habe mir immer so ein bisschen schwer getan mit den Noten. Ich habe immer aus dem Gefühl heraus gesungen, aber er hat letztendlich immer wieder versucht, uns das auch beizubringen. Jede Note, die man aufschreibt, auch im Ohr als Ton zu hören und dann eben auch wiederzugeben. Es war einmal ein Hund. Es war einmal ein Hund. Ich weiß nur, dass diese 30 Kinder sehr gute Zuhörer sein werden eines Tages. Kritische Zuhörer unterscheiden lernen, erkennen können, nicht erwarten, dass wir uns zurücklehnen müssen, nicht die Augen schließen und vielleicht sogar einschlafen, wie sehr viele Leute. Ich habe das so beobachtet. Sondern wach bleiben und mit, wenn Sie wollen, bitte mitgenießen, den Schärfungsprozess ist ein Genuss. Nicht? Aber ein anstrengend, das ist ein Genuss, der anstrengend. bekanntlich strenge Genüsse an. Das ist wirklich eine Aufgabe überhaupt unserer Erzieher, darauf zu dringen, dass viel mehr darauf geachtet wird. Das Musische in der Schule, das weiß ich auch von Lehrern, dass es ihnen nicht genügt. Ich kann nichts mehr tun, als meine 30 Kinder betreuen. Ich möchte mehr tun, das geht nicht. Ich glaube, es ist besser, einmal ein Bund, nicht? Wolfgang, du bist einverstanden? Oder ist es besser, es war, es war, anstatt? Es war, Punkt, ein Achtel, einmal, ein Bund. Und so hat sich dann das Vers für Vers entwickelt. Und wenn die Vertonung dann zu Ende war, dann musste man das alles mal singen. Und das hörte sich manchmal ziemlich grauenvoll an. Aber er hat es dann doch immer mit sehr viel Humor und Geduld dann auch letztendlich geschafft, dass wir es in der richtigen Tonlage dann doch wiedergegeben haben. Standpunkt, dass man auch von Kindern lernen kann. Und vor allen Dingen habe ich erfahren, dass es keine unmusikalischen Menschen gibt. Denn ich hatte zum Beispiel in den Anfängen meiner Schularbeit einen Freund meines Sohnes, der wirklich, also wie man so schön sagt, Zement, woran hat er gehört, weg. Und das hat sich herausgestellt, dass durch jahrelanges Üben, das geht nicht von heute auf morgen, durch Geduld und Arbeit, selbst ein ungeübtes Ohr sich entwickeln kann, nicht wahr? Es hat sich kurz herausgestellt, dass dieser wirklich falsch singende Knabe nach 2, 3 Jahren richtig sang. Er hat ja diesen Erfolg auch gesehen. Sie konnten dann auch schon nach dem Notenblatt ablesen und so weiter und so weiter. Das hat er gemerkt. Und ich schätze, darauf wird er auch stolz gewesen sein. Die Musikunterrichtsarbeit von Paul war sehr prägend für mein Leben, für mein ganzes Leben. Meine Familie war nicht so kulturinteressiert, aber ich bin dann sehr viel zum Beispiel in die Oper gegangen und ja, so wuchs das dann, dass ich Sängerin werden wollte und es auch geschafft habe. Die Kinder von heute sind die Konzertbesucher von morgen, daran sollte man sich heute auch wieder erinnern. Das war sicherlich auch eine Idee von ihm. Es ist für mich mehr nicht den Konzertbesucher von morgen, sondern einfach den Mitbürger von morgen, den engagierten Menschen, den selbstständig Denkenden, den was Erfindenden, den Schöpferischen. Und das war ja die Energie eines Einzelnen, die da einen ganz direkten, ganz unmittelbaren und ausdauernden Druck ausgeübt hat auf diese Verhältnisse in der Schule. Eine einsame Einzelinitiative, die ja von oben weder erfunden noch gelenkt noch erwünscht war. Das war eine schöne Zeit, eine wunderschöne Zeit. Möchte ich nicht missen. Eine halbe Stunde zu Fuß in die Schule gelaufen, 45 Minuten in der Woche Musik, das ist ja nichts. Aber wir haben das, was irgendwie möglich war, versucht zu tun. Die Klasse, also wie war, die Kinder, das war so schön, ich kann es Ihnen gar nicht erklären. Rummelplatz. Paul Dessau als Musiklehrer. Ein Feature von Ed Stuhler. Die Originaltöne von Paul Dessau stammen aus dem Deutschen Rundfunkarchiv sowie aus Dokumentarfilmen von Richard Cohn-Vossen und Gitta Nickel. Es sprachen Richard Hucke und Ernst August Schäppmann. Ton und Technik Eva Pöpplein und Angelika Bruchhaus. Regie Anna Panknin. Redaktion Ulrike Bajor. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2013.